verdeckt, Pumuckl versteckt und niemand was merkt. Oh, das reimt sich ja und was sich reimt ist gut. Für einen Kobold ist die Welt der Menschen eine recht schwierige und manchmal sogar unverständliche Sache. Der kleine Kerl findet oft, dass diese großen Menschen alles recht umständlich machen. Ist man nämlich klein und für alle unsichtbar wie ein Kobold, dann nimmt man sich einfach, was man braucht. Und man braucht ja auch gar nicht viel. Eine Pflaume ist für ihn so groß wie für uns ein Apfel. Und mehr als 3 Pflaumen kann er schon gar nicht essen. Und eine Scheibe Wurst ist für ihn, ja, fast so viel wie für uns ein tellergroßes Schnitzel. Aber die Menschen, was die alles brauchen, und das können sie sich nicht einfach nehmen, sondern müssen es kaufen. Und zum Kaufen braucht man Geld. Und Geld ist etwas, über das sich der Pumuckl überhaupt noch nie in seinem Leben hat Gedanken machen müssen. Eines Tages ist der Meister Eder in die Stadt gegangen, um ein paar Einkäufe zu machen. Und wie das so geht, er hat viel mehr Geld ausgegeben, als er eigentlich wollte. So kam er von seinem Einkauf heim und brummelte recht ärgerlich vor sich hin. Also nein, nein, nein, nein, wenn man bloß ein bisschen was kauft, dann geht's gleich dahin mit dem Geld. Ein Krawattel und ein Hemd und ein paar Socken und schon bist ein Haufen Geld los. Es rinnt einem bloß so durch die Hände. Ja, zeig mal deine Hände. Wo rinnt was? Der Pumuckl sieht aber nichts rinnen. Pumuckl, doch nicht so, wie du dir das vorstellst. Ich meine halt, dass das Geld immer so schnell hinausgeht. Ja, dann muss man es eben ganz schnell wieder hereinholen. Ja, wenn das so einfach wäre. Oder man muss ganz fest die Tür zumachen, damit das Geld nicht ganz so schnell hinausgehen kann. Nein, das hilft auch nichts. Es ist einfach alles so teuer, es kostet alles zu viel. Also da verstehe ich dich nicht. Zuerst sagst du, dass das Geld rinnt und weit und breit rinnt überhaupt nichts. Und dann sagst du, dass es schnell hinausgeht und dann geht es gar nicht hinaus, sondern alles ist bloß teuer. Ja. Also bitte, bitte, bitte, sag mir jetzt, was tut das Geld denn wirklich? Mein Pumuckl, das ist nicht einfach zum Erklären. Ja, dann erkläre es mir doch einfach uneinfach. Also, gib Obacht, es ist so. Ja. Wenn der Mensch was braucht zum Essen oder zum Anziehen, dann muss er sich's kaufen. Weiß ich. Dann geht man in einen Laden und dann kauft man es. Ja, und wenn man was kauft, dann muss man Geld hinlegen. Und für das Geld kriegt man das, was man braucht. Ja, aber das ist doch ganz einfach. Geld hinlegen, das... Ja, also Geld hinlegen kann ja sogar ich. Ja, schon, aber das Geld, das man hinlegt, das muss man erst verdienen. Ach durch so. Arbeit. Also, wenn ich arbeite, dann kriege ich dafür Geld, das weißt du doch. Ja, und es macht einen furchtbaren Krach. Ja, und das Geld muss ich im Laden hinlegen. Ja. Dann kriege ich dafür, was ich gerade brauche. Verstehst du das? Ja, also wenn du arbeitest, ja, dann kriegst du Geld. Mhm. Und wenn... Ja, wenn aber ich arbeite... Also ich habe noch nie Geld dafür gekriegt, noch nie. Der Pumuckl hat schon so viel gearbeitet und hat noch nie Geld gekriegt. Ich will auch Geld haben. Ja. Viel Geld für so viele Arbeit will ich haben. Ja, wann hast denn du schon was gearbeitet? Immer, jeden Tag. So? Ich habe Nägel runtergeworfen, Feilen versteckt, Leute geärgert. Ja. Alles große, große Arbeit. Und nie habe ich Geld gekriegt. Oh, der arme Pumuckl, der arbeitet immer für ohne Geld. Ja, aber das war doch alles keine Arbeit. So, was war denn das? Na ja, Vergnügen. Spaß. Vergnügen. Ach so, und für Vergnügen, da gibt's kein Geld. Nein. Nur für traurige Arbeit, da gibt es Geld. Nein, aber das verstehst doch du nicht. Ich will aber Geld haben und Geld hinlegen und ich will was kaufen. Aber du musst dir doch gar nichts kaufen. Was denn schon? Weil, was, ich, das, weiß ich nicht, was. Was Feines? Mhm. Gib Acht, ich arbeite jetzt gleich ganz traurig, ja? Hammer weg, Zange weg, Nägel weg. Du, hör auf, da kriegst du 50er, damit's bloß mit deiner Arbeit wieder aufhörst. Ach so! Ach, für Arbeiten aufhören, da kriegt man auch Geld. Nein, aber weil du es bist, Herrschaft, jetzt habe ich kein kleines Geld da. Da gib mir doch ein größeres. Ich bin stark, weißt du, ich kann auch großes Geld tragen. Das hat doch nichts mit dem Gewicht zu tun, sondern mit dem Wert. Also ich verspreche dir, du kriegst der 50er, sobald ich gewechselt habe. Ich will es aber jetzt gleich haben. Sofort, auf der Stelle. Du, komm, sei still, da kommt jemand. Frau Zangel vom Lebensmittelgeschäft vorn. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, Frau Zangel, grüß Ihnen Gott. Sie kommen gerade recht. Ich habe Ihre Bretteln schon zugeschnitten. Ah, das ist nett von Ihnen, okay. Herr Eder. Und sauber sind sie zugeschnitten. Ja, das gehört sich doch. Ach, ich sag halt immer, es geht nichts über Leute vom alten Schlag. Ja. Herr Eder, was macht's denn? Ja, was macht's? Na, sagen wir 7,50 Mark. 7,50? Ja. Warten Sie, das kann ich Ihnen recht machen. Ja, das wäre mir recht, ja. Da, schauen Sie her, 7,50. Ja, danke. Ich leg's da auf den Tisch her, ja. Gell? Herr Eder, was ich noch sagen wollte. Ja. Ich tät in meinem Laden über der Tür noch ein Regal brauchen. Was, über der Tür? Mhm. Ja, sagen Sie mal, ist das nicht recht unpraktisch? Na, wissen Sie, für Sachen, die seltener verlangt werden. Ach so, ja. Man muss ja heutzutage in einem Lebensmittelgeschäft Sachen führen. Nein, an die hat man früher gar nicht gedacht. Ja, das glaube ich Ihnen. Und das Zeug braucht alles Platz, Herr Eder. Ich sage Ihnen, ich weiß oft gar nicht, wohin damit. Ja. So was können wir schon machen. Ja, das ist nett von Ihnen, Herr Eder. Ich habe Ihnen auch was mitgebracht. So? Nicht, dass ich Sie jetzt bestechen möchte. Aber nein, ich weiß doch, dass so ein Junggesell wie Sie ganz gerne mal schlägt. Ja, also, Frau Zangel. Eine prima Milchschokolade. Ging es zu, das hätt's doch nicht gebraucht. Jetzt zieren Sie sich doch nicht, Herr Eder. Ich habe so viel, dass ich's verkaufe. Na ja, dann sage ich halt Dankeschön dafür. Also Sie haben aber auch keinen gesunden Beruf, wenn ich mir das so anschaue, da Herrin. Wieso? Ja, weil es so staubt. Da schauen Sie nur, wie wenn ein Windgang. Ja, pfei grad. Aber das staubt nicht immer so. Ich weiß auch nicht, was er hat. Wer? Der Wind. Also ziehen tut's da bei Ihnen. Gerade habe ich es an meine Füße gespürt. So. Also, ich glaube, ich gehe jetzt lieber, bevor ich mir bei Ihnen noch einen Rheumatismus hole. Na, Sie wären gut. Herr Eder, vergessen Sie nicht, das Geld einzustecken, nein, das ich dahergelegt ja habe. Halt, das sind ja bloß 7 Mark. Ich habe doch 7,50 hier hingelegt. Oder spinne ich? Vielleicht ist das 50er runtergefallen. Also, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich es nicht hingelegt. Naja, aber wenn's runtergefallen ist, dann kann's ja nicht weit sein. Jetzt suchen Sie nicht lang, Frau Zangel. Ist schon gut, ich find's dann schon. Nein, nein, Herr Eder, das muss in Ordnung gehen. Ich will Sie doch nicht um ein 50er schädigen. Ja, Sie schädigen mich nicht, glauben Sie mir's bitte. Also, alt wird man. Na, Sie kann doch nicht. Doch, ich kann jetzt wirklich nicht schwören, habe ich während dem Reden bloß 7 Mark oder 7,50 hingelegt. Jetzt geben Sie mal acht, Herr Eder. Ich habe da noch ein 50er. Geber, lass es das doch. Nein, ich sage Ihnen, ich werde es schon finden. Na ja, wenn Sie es wirklich noch finden, dann können Sie es mir ja wieder bringen. Ja. Ich möchte nur nicht, dass ich Sie ausschmier. Da, nehmen Sie das 50er und jetzt sind wir quitt. Also gut, wenn Sie es nicht anders wollen. Ich komme dann also vorbei wegen dem Regal über der Tür. Ja, das ist nett, Herr Eder. Ja. Also dann, Wiederschauen, Herr Eder. Auf Wiederschauen, Frau Zange. Wiederschauen. Bin ein Held, habe Geld, das mir gefällt, wie bestellt. Hab ich mir's doch gedacht, mein lieber Freund, einfach Geld wegnehmen, das geht für nicht, gell? Sowas nennt man bei uns Menschen Diebstahl und das wird fürchterlich bestraft. Ja, aber ich hab doch nützlich dafür gearbeitet. Ich habe Staub von den Brettern weggeblasen, damit die Frau Zangel nicht staubig wird. Das ist zum Beispiel sehr nützlich. Und dann habe ich sogar noch an einen Schuh von ihr hingeblasen und der ist dabei fast ist er sauber geworden. Ich war ja schon lange nicht mehr so nützlich wie vorhin. Pernuckel, das war ja nett von dir, bloß, ja, wie soll ich dir das erklären? Ja, jetzt fällt dir nichts ein. Man darf sich, auch wenn man arbeitet, nicht einfach das Geld dafür nehmen. Du, also jetzt kriege ich aber einen Zorn. Du hast gesagt, wenn man nützliche Arbeit tut, kriegt man Geld dafür. Ja, aber nur, wenn es ausgemacht ist. Für die Arbeit gibt's so und so viel Geld. Was ausgemacht? Hast du mit mir ausgemacht? Jawohl, du hast mit mir ausgemacht. Viel Geld kriege ich. Aber es war nicht mit der Frau Zangel ausgemacht. Flix, ich kann doch mit der Frau Zangl nichts ausmachen. Das musst doch du schon tun mit ihr. Oh, mein, ist das schwierig. Also das von mir aus behalt das 50er und kauf dir was dafür, wenn's kannst. Ich geh rüber in den Laden und gebe dir das 50er und sag, dass ich's gefunden hab. Aber mach sowas nicht noch einmal, sonst kommt mir das mit der Zeit zu teuer, gell? Jetzt habe ich mich so gefreut und jetzt habe ich alles so gemacht, wie du es gesagt hast. Und jetzt kriege ich geschimpft. Es ist so schön silbriges Geld und das freut mich jetzt gar nicht mehr. Ich habe so fest geblasen und alles umsonst. Und ich war so brav und ganz umsonst. Da hast du es wieder, dein Geld. Nein, Pumuckl, ist schon recht. Hast du es verdient, darfst du es behalten. Ich weiß nicht. Doch. Ja. Magst du ein Stückchen Schokolade? Schokolade. Schokolade mag ich immer. Ja, ist ja nett, dass mir Frau Zangl eine mitgebracht hat. Ja, das ist sehr nett. Ui, das ist in schönes, silbriges Knisterpapier eingewickelt. Schenk mir bitte das Knisterpapier. Ja, gut, da hast du es. Knister, knister Silber, knister, knister Gold, knistern ist dem Kobold immer, immer hold. Ja, schon, aber... Die Schokolade willst du nicht? Doch, die Schokolade, die will ich essen und dazu will ich knistern. Das schleppt sich, das schmeckt sich. Oh, aber ich will noch ein Stück. Noch ein Stück, da. Ja. Noch ein Stück ist ein Glückerl. Warum arbeitet ihr Menschen eigentlich nicht für Schokolade? Schokolade ist doch viel schöner als Geld. Mein Pumuckl, bist du dumm. Die Schokolade kann man sich doch für Geld kaufen, das man sich verdient. Schwierig. Schwierig. Aber ich werde jetzt noch mal darüber nachdenken. Also gib mir jetzt noch ein Stück und ich setze mich in meine Schaukel und denke nach. Ja, da, von mir aus. Ich gehe inzwischen über zur Frau Zangl und gebe ihr das 50er zurück. Ich muss mir sowieso Zigaretten kaufen. Halt, da gehe ich mit einkaufen, zuschauen und Schokolade sehen und Geld rinnen sehen. Aber kein Geld mehr wegnehmen, gell? Nein, ich habe doch für heute schon so viel gearbeitet. Weißt du, Blasen strengt ja fürchterlich an. Ja, ungeheuer strengt es an. Also, ungeheuer. Ist gut, jetzt ungeheuer strengt es an. Ja. Und während der Meister Eder auf den Laden von der Frau Zangl zusteuert, denkt der Pumuckl ganz angestrengt darüber nach, wie das mit dem Einkaufen doch gleich ging. Richtig, war ja ganz einfach. Geld hinlegen, einkaufen. Das war alles. Als sie den Laden betreten, verabschiedet die Frau Zangl gerade eine Kundin. Auf Wiederschauen, Frau Greineisen. Wiederschauen, und beernst mich wieder. Grüß Gott, Frau Zangl. Ja, Herr Eder, grüße Gott. Ja. Ja, sagen Sie mal, Sie werden doch nicht schon wegen dem Regal kommen. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte mir bloß Zigaretten holen. Und, schauen Sie her, das 50er da, das habe ich gefunden. Aber ging es zu, Herr Eder, das hätte doch nicht so pressiert. Nein, ich gebe es lieber gleich zurück, sonst vergisst man es am Ende und das wäre mir gar nicht recht. Also, wenn Sie meinen... Ja. Zigaretten, die übliche Sorte, die Herr Eder. Die übliche, ja, bitteschön, zwei Packungen. Mhm. Ja. Zwei Packungen, so. Noch was? Nein, dann haben wir's. Das macht 8 Mark. 8 Mark? 5, 7, 8. 8,50 mit dem 50er. Und weil ich schon da bin, könnte ich ja gleich das Regal abmessen. Dann geht's in einem. Hab ja das Metermaß dabei. Ja, genau die Türbreiten ist, Herr Eder. Ah, da, die Tür, ja. 1,20 Meter, glaube ich. Nein, Frau Zangl, das messen wir genau. 1 Meter... 1,22 Meter. 22. Sie, ja. Herr Eder, jetzt haben Sie mir zu viel Geld hingelegt. Wieso? Ja, schauen Sie, das ist ein 5-Mark-Stück, ein 2-Mark-Stück und ein 1-Mark-Stück. Ja. Und 2,50er. Also wenn schon, dann habe ich bloß eins bei Ihnen verloren. Sie, ich habe aber bloß eins hingelegt, das weiß ich bestimmt. Weil ich bloß das eine in der Tasche gehabt habe. Ja, aber es liegen doch 2 da. Vielleicht haben Sie sich geirrt. Nein, Frau Zangl, das weiß ich bestimmt. Ich habe das 2-Mark-Stück da und das 1-Mark-Stück noch extra umdreht, ob es auch wirklich stimmt. Also nachher weiß ich jetzt nicht mehr. Bin ich blind oder deppert? Aber Frau Zangl... Jetzt kann es bloß noch sein, dass das von der Frau Greineisen ist, die vor Ihnen da war. Ja. Vielleicht habe ich es einfach zum Kassieren vergessen. Ja, kann sein. Obwohl ich nichts gesehen habe, aber... Nein, sein kann allerhand, nicht wahr? Also von mir ist es bestimmt nicht, das kann ich beschwören. Irgendwo muss her sein. Vom Himmel fällt's Geld nicht. Ja. Leider, Herr Eder. Ja. Könnte nur sein, dass der Pumuckl... Was meinen Sie? Nix. Sie glauben bestimmt auch nicht an Hausgeister, gell? Hausgeister? Ja. Jedenfalls an keine, die ihr Geld hinlegen. Ja, wäre ja auch zu komisch. Ja. Aber es gibt mehr komische Sachen, als man denkt. Glauben Sie mir's, Frau Zanger? Ja, schon, aber nicht in der Richtung. Was schauen Sie denn jetzt so komisch, Herr Eder? Ich? Ja? Das ist mein normales Geschau. Wissen Sie eigentlich immer, wie viel solche Schokoladentafeln da auf Ihrem Ladentisch liegen? Ja, freilich. Warum? Das fällt mir nur gerade so ein, weil die da so liegen, gell? Könnte ja sein, dass ein Kind gerade mal in Versuchung käme. Ja, und, das ist mir schon passiert. So? Das passiert aber nicht mehr. Ich lege von einer jeden Sorte 5 Tafeln auf, ganz gleichmäßig. Aha. Wissen Sie, das schaut auch viel schöner aus. Ja, von jeder 5, ja. Ja, stimmt genau, ja. Gut, sag ich, ja. Ja, dann kann ich ja gehen, das Maß habe ich und die Zigaretten auch, nicht? Ja, und 50 haben es auch gezahlt. Auch. Alles stimmt, Herr Eder. Ja, ja. Einigsamer und quittsamer. Oh, quitt, ja. Also, auf Wiedersehen, Frau Zanger. Für Gott, Herr Eder. Als der Meister Eder den Laden verließ, hat ihm die Frau Zangel kopfschüttelnd nachgeschaut und gedacht, dass er doch anfängt, ein etwas komischer alter Mann zu werden. Der Meister Eder aber ging beruhigt und zufrieden wieder in seine Werkstatt zurück. So, da wären wir wieder, Pumuckl. Pumuckl, wo bist denn? Bin schon da. Ich habe nur etwas aufgeräumt. Aufgeräumt? Ja, aufgeräumt. Ja, das ist ja das Neueste, dass du was aufräumst. Ja, das ist das Allerneueste. Aber das Allerallerneueste ist, dass ich... das Allerallerneueste ist, dass Einkaufen so einfach ist. Ja, freilich ist das nicht schwer. Nein, das ist gar nicht schwer. Du sag einmal, war das dein 50er, das da auf dem Ladentisch liegt? Ja, das ist mir durch die Finger geronnen. So? Mhm. Ja, aber so hat's ja keinen Sinn. Man muss ja auch für sein Geld was kriegen. Ja, hab ich. Hab ich mir das doch gedacht, dass du dir einfach was dafür genommen hast. Drum hab ich schon gefragt, ob alle Schokolade noch da ist. Waren aber von jeder Sorte 5 Tafeln da. Wie ist Frau Zangel gesagt? Ja, der Pumuckl ist doch nicht dumm. Ich nehme doch für so schönes silbernes Geld nicht bloß Silberpapier-Schokolade. Ich habe Goldpapier-Schokolade genommen. Was? Ja. Ja, das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's. Schau, ich habe es schon an einen Platz aufgeräumt, genau unter mein Bett. Weißt du, damit ich immer gleich runterbeißen kann, wenn ich aufwache. Fein, gerade. Ja. Da liegt ja sowas in einem Goldpapier. Ja, Goldpapier-Schokolade. Aber du, das ist ja... Das ist ja... Was hast du denn? Lach doch nicht so! Das ist ja ein Käse, ein Dreiecksschmelzkäse. Pfui! Ein Käse! Raus ja. Unter meinem Bett! Weg! Ich trag's zurück! Ich will Schokolade haben und keinen Käse! Und wie hab ich geschleppt und wie bin ich gesaust und wie hab ich mich gefreut! Geh, komm, Pumuckl, aus den Käse da, den ess ich zur Vesper. Nein, aber ich will Schokolade haben! Also jetzt gib Obacht, wir tauschen. Du kriegst die ganze restliche Tafel Schokolade, die ist leichter, 50er wert, und ich krieg den Käse. Dann ist das Geld auch nicht rausgeschmissen gewesen. Ne? Ich habe aber das Geld gar nicht geschmissen. Ich habe das Geld hingelegt. Also jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Ja, weißt, so leicht ist halt das Einkaufen auch wieder nicht. Du hast gesagt, Geld hinlegen, Sachen dafür kriegen. Mhm. Hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt schon. Aber schau, jedes Ding ist was wert. Ja. Das eine viel, das andere wenig. Und das muss man wissen. Und wenn man nichts weiß, muss man fragen. Und überhaupt muss man sichtbar sein und reden können, wenn man einkauft. Was? Oh, dann kann ich ja gar nie einkaufen. Nein, nie. Gar nie. Oh. Du, ich glaube, das muss ich immer für dich machen. Oh, ich will aber einkaufen. Bloß ein Schokolade und den hast ja. Da beiß einmal ein Stück runter, komm. Ja, wenn du von dem Käse beißt. Gut, du beißt da. Und ich da. Ja. Ein guter Schokolade. Ein guter Käse. Noch einmal. Prima. Kauf dir einen Käse. Na, sowas. Ja, warum? weil ihr Menschen so dumm seid. Ja. So was Feines wie Schokolade tut ihr in Silberpapier, ja, und so was Dummes wie Käse tut ihr in Goldpapier. Nicht immer, Pumuckl, nicht immer. Aufs Einwickelpapier ist kein Verlass. Lesen muss man können, was draufsteht. Lesen muss man können und rechnen. Sonst kommt man heutzutage nicht durch. Aber in der Schule kannst ja du nicht gehen. So, warum nicht? Ich kann überall hingehen, wo ich will. Ja, wenn's meinst, probier's. Aber jetzt setz dich in deine Schaukel und denk über alles nach, ja? Ja, das mache ich. Das setze ich mich jetzt in die Schaukel, mhm, und dann denke ich über alles nach. Ja. Nachdenken über Geld auf der Welt, über Käse, über Schule, ob ich lese oder spule, spiele, ja, ist ja egal. Ob ich schlau bin oder dumm, dirilari, diribum. Ja.